Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Karmesin und Purpur Tagebuch. Und diese Episode, ich habe beinahe instinktiv wieder gesagt, und es ist einiges passiert. Das könnte vielleicht auch irgendwann mal Miauts genau Merch sein, ne? So Tagebuch-Merch. Ein T-Shirt, auf dem steht, oh, es ist einiges passiert. Und diese Episode, wollte ich eigentlich sagen, diese Episode ist eine ganz besondere Tagebuch-Episode, denn, by the way, hallo, ich bin der Zukunftsdomi, ich habe das Spiel schon komplett durchgespielt, Postgame und so weiter, meine restlichen Tagebucheinträge, die kommen noch, ne? Ihr hört gerade mein Zukunfts-Ich, wie ich gerade dabei bin, an Miauts genau Folge 100 zu arbeiten. Und jetzt hier zwischendrin ein kleines Intro einspreche für dieses besondere Tagebuch, in dem die liebe Brownie ihre Spielerfahrung euch kredenzt. Ich habe sie gefragt, hey, ne, du hast ja auch einiges in Karmesin und Purpur erlebt. Wie ist es dir seitdem ergangen? Und sie geht Step by Step auch nochmal diese ganzen einzelnen Meilensteine durch, die ich auch schon durchgegangen bin mit meiner Spielerfahrung. Und ich habe sie gefragt, hey, magst du vielleicht eine Sprachnachricht aufnehmen? Einfach mal so direkt, wie deine Spielerfahrung war bei Karmesin und Purpur, was du erlebt hast, wie du die einzelnen Steps empfunden hast. Und das gibt es jetzt hier in diesem Tagebuch zu hören. Das heißt, hier gibt es jetzt in diesem Tagebuch ein Special Brownie-Tagebuch, in dem ihr ihre Spielerfahrung nachvollziehen könnt, wie sie diese einzelnen Meilensteine im Spiel erlebt hat. Und ja, ich klinke mich aus und jetzt hören wir den Einspieler von Brownie. Ja, hallöchen alle miteinander. Ich bin's nochmal, die Brownie oder auch Niki. Und zwar hat der liebe Domi mich nochmal gebeten, nochmal ein Feedback zu schicken sozusagen. Und ich würde jetzt einfach mal dort weitermachen, wo ich aufgehört habe, beziehungsweise einfach mit der nächsten Sache anfangen, die ich quasi in Pokémon getan habe. Und zwar habe ich mich auf den Weg zum nächsten Arena-Leiter gemacht in Mesclara City, das heißt die Mesclara Arena. Das war für mich ein bisschen eine komische Herausforderung und ich habe tatsächlich Google gefragt, wie das geht, weil ich das irgendwie, also ich muss gestehen, ich fand es ein bisschen blöd. Die Arena-Prüfung besteht darin, dass man ein Rezept, ein geheimes Rezept zusammensucht. Und zwar gibt es in Mesclara das einzige Restaurant in der Paldea-Region, in das man richtig reingehen kann. Und das eben aufgrund dieser Arena-Prüfung. Es wurde dann gesagt, oder ja, die Prüfung bestand eben darin, wie ich schon erwähnt hatte, dass man ein geheimes Rezept bestellt sozusagen. Und erstmal muss man dazu die Zutaten finden. Die sind aber nicht in diesem Restaurant quasi, sondern die findet man sozusagen in der ganzen Stadt. Und die Dinge, die man dafür tun muss, ich will sie jetzt nicht unbedingt spoilern, aber das hat für mich mit einem Rezept suchen und Zutaten für dieses Geheimrezept suchen irgendwie wenig zu tun. Also ich fand es ein bisschen blöd, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Kampf an sich war easy. Das habe ich ja mehr oder weniger mit Links geschafft. Danach, wie immer, begegnen wir in diesem Foyer, wo man sich ja zur Arena quasi anmeldet, wieder Sinius, der voller Aufregung uns erzählt, wie sehr er diesen Kampf genossen hat und wie toll er doch war. dann ging es für mich nochmal zurück zur Schule tatsächlich. Dort haben wir noch, oder ich nochmal mit Direktor Clavel gesprochen, mit Jim, außerdem mit Mimi. Mimi ist eine, ich glaube, die Ärztin der Schule, kann man sagen. Die ist total süß und total niedlich. Und da muss ich mal eine Kleinigkeit einwerfen, denn ihr solltet unbedingt, weil das ist eine Sache, die ich halt noch gar nicht gemacht habe bis zu diesem Punkt, wirklich in die Schule gehen und die Schulbank drücken. Denn wenn ihr die Kurse besucht, bekommt ihr halt Infos über das Spiel. Sprich, euch werden die Dinge erklärt. Domi und ich hatten ja gesagt, so, es wird halt wenig erklärt. Das wird in der Schule getan. Das ist gut zu wissen. Ich habe da nie so richtig drauf drauf geachtet oder dran gedacht, dass ja da eine Schule ist, in die man gehen kann, um etwas zu lernen, logischerweise. Und es ist einfach total niedlich, weil man, also wenn man einen Kurs gemacht hat, bekommt man oder schaltet man einen neuen Raum frei, zum Beispiel den Hauswirtschaftsraum oder etc. Und da kann man dann halt mit den verschiedenen Lehrern sprechen und freundet sich quasi mit ihnen an. Das ist total niedlich gemacht, fand ich. Ja, danach ging es für mich dann weiter zum nächsten Team Star Boss, und zwar der oder die liebe Shugi. Und zwar von den Giftmitgliedern. Das ging auch alles ganz easy, wie immer, ne, der Kampf, und danach kam so eine kleine Cutscene. Da war aber jetzt keine besonderen Infos, fand ich. Ansonsten haben wir natürlich auch wieder unseren lieben Herrn Leval getroffen. Ich finde es immer noch witzig mit ihm. Und natürlich hatten wir nach dem Kampf mit Team Star auch wieder einen Anruf von Cassiopeia. Und dann ist die liebe, wie heißt sie nochmal, Cosima auch natürlich wieder aufgetaucht. Wer hätte es gedacht? Hat uns wieder unsere Belohnung gegeben, dass wir ja Team Star besiegt haben. Ja, dann ging es weiter zur nächsten Arena-Prüfung. Die war auch richtig witzig. Und zwar ging es nach Frigomonta. Oh Gott. es ist eine richtig tolle Stadt. Ich finde die super, weil die liegt halt in den Bergen. Sie ist voller Schnee und da stehen überall Kerzen und das sieht einfach richtig cool aus. Ich musste die auch unbedingt fotografieren. Die Arena-Prüfung bestand darin, auf einer Bühne mit einem Pokémon-Kampf das Publikum anzuheizen. Und die Arena-Leiterin ist auf jeden Fall super witzig. Das ist eine Rapperin und ihre Frisur sieht einfach aus wie ein Skelett. Ja, auch danach gab es wieder Besuch in dem Foyer, und zwar Kay. Über ihn oder sie hatten wir schon mal gesprochen. Und er war auch nicht alleine, und zwar war Poppy noch dabei. Und ja, Poppy sieht aus wie ein kleines Kind und sie ist aber eine der Top 4. Ich bin gespannt, was da auf uns zukommt. Danach ging es für mich nochmal, habe ich nochmal einen Ausflug gemacht in die Schule. Und danach habe ich mich ein bisschen an Sandwiches versucht, die mal mehr, mal weniger gelungen sind. Und dann ging es weiter für mich zur nächsten Arena. Das war dann auch schon ja, tatsächlich die letzte Arena. Und zwar die Arena von Montanata. Oh Gott, also diese Namen, ne? Montanata. Und dort haben wir dann Grosha getroffen. Das ist auch ein Charakter, den wir, glaube ich, in den Trailern schon gesehen haben. Und die Arena-Prüfung war eigentlich ganz niedlich und ganz witzig, weil wir sollten halt einfach mit unserem Miraidon oder eben Koraidon ja, einen Slalom fahren, quasi, also den Schneeberg hinunterfahren. Und dabei musste man so Ziele mitnehmen sozusagen. Und auch das war ja mit guter Vorbereitung und mit den richtigen Pokémon very easy für mich. Dann ging es auch schon zum nächsten Herrscher. Und zwar der Herrscher der Drachentäuschung. Das fand ich auch richtig witzig. Dann haben wir auch die Story quasi, naja, ich sag jetzt mal mehr oder weniger beendet, was Peppers ja, Pokémon-Partner angeht. So viel kann ich sagen, er ist auf jeden Fall wieder gesund. Und ach, die Szene hat mich schon echt mitgenommen. Ne? Danach fand ich es dann richtig interessant, weil nach dieser Szene, wo wir dann eben, ne, wo sein Pokémon wieder, ja, ich sag mal, komplett geheilt ist, ruft ja Futurus an. Und wie wir ja wissen, ist Futurus ja Peppers Vater, den er, ich weiß nicht, Jahre nicht gesehen hat anscheinend. Und dann werden wir von Futurus zu dem Labor bestellt, was der Leuchtturm ist, den wir gleich ganz zum Anfang der Story auch gesehen haben, beziehungsweise wo wir auch drauf waren. Da ist sein Labor drin, aber das, also Das ist richtig, ich finde das richtig gut gemacht, weil wenn wir in dieses Labor reinkommen oder als wir in dieses Labor reingekommen sind, also ich und Pepper sozusagen, das war mega staubig da drin. Das hat man sofort gesehen. Ich fand die Szene richtig gut gemacht. Also es sah aus wie so ein verlassenes Labor. Und ja, da kriegen wir halt die Aufgabe von Futurus, das in meinem Fall Purpurbuch mitzubringen und zum Schlund Paldeas zu kommen. Allerdings brauchen wir dafür noch ein paar ja, Gefährten, die uns dabei helfen, weil man das alleine wohl nicht schafft, weil die Pokémon so stark sind. Damit ist dann auch der Pfad der Legenden komplett abgeschlossen. Das heißt, ich bin jetzt soweit durch mit den Orden und auch mit dem Pfad der Legenden. Mir fehlt jetzt noch Team Star. Ich habe mich schon auf den Weg gemacht zu Team Star hier zu Ryoba, heißt sie. Sie hat, glaube ich, Kampf-Pokémon, soweit ich weiß. Mein Team ist soweit zusammengestellt, in der Hoffnung, dass es einfach wird oder so mit diesem Team easy wird. Da bin ich erstmal stehen geblieben. Zwischendurch bin ich immer noch mal wieder in die Schule gegangen, das habe ich ja schon gesagt, um dort auch die Kurse zu machen. Und ansonsten in der Gegend herumgestreift. Und da muss ich sagen, dass ich, als ich bei dem Team Star jetzt angekommen bin, ich weiß jetzt gar nicht, wie sie heißen, mit Ryoba. Also Ryoba ist ja die Chefin dort. Fand ich es richtig, richtig cool und angenehm, weil das also dort, wo die ihr, ich sag mal, Camp haben, ist es so asiatisch angehaucht, also es steht Bambus rum und auch die Musik finde ich richtig toll. Und generell weiß ich nicht, ob wir das in den letzten Tagebüchern schon angesprochen haben. Ist die Musik eigentlich sehr schön. Das Einzige, was ich nicht mag, da hatten Domi und ich uns auch schon unterhalten, sind dieses Fangesänge bei den Arena-Kämpfen oder generell, glaube ich, bei den Kämpfen, wenn man ein Pokémon Terra kristallisiert. Oder ist es nur bei den Arena-Kämpfen? Nee, jedenfalls. Gruselig, ich mag das gar nicht. Ich möchte das nicht hören, dieses Gejohle. Aber ja, ansonsten bin ich echt gespannt, wie es noch weitergeht. Domi wird euch auf jeden Fall davon berichten, von dem Schluss und wie die ganze Story zu Ende geht, auch was Team Star angeht. Und ja, ich bin sehr gespannt und ich werde die nächsten 2, 3 Tage jetzt natürlich das Spiel sicherlich auch noch komplett durchspielen, also die letzten 2 Bosse von Team Star herausfordern und natürlich dann irgendwann in den Schlund von Paldea gehen. Und da bin ich echt gespannt, was mich da erwartet. Ja, euch dann danke fürs Zuhören und viel Spaß weiterhin bei Miauts genau, dem Podcast. Und ja, bis zum nächsten Mal vielleicht.